إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. ليب برودا أنت ليب شفستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Der Weg ins Paradies. Wie gelange ich ins Paradies? Was muss ich alles dafür tun? Und welche Stufe kann ich höchstens erreichen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß einmal zu Hause und kam plötzlich in die Moschee heraus, während seine Gefährten in der Moschee saßen und Allah erwähnten. Er sagte ihnen: Allahu ajlasakum. Ist Allah der einzige Grund, warum ihr hier sitzt? Sie sagten ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, dass er sie nicht gefragt hat, um ihre Absicht in Frage zu stellen, sondern um ihnen mitzuteilen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie gerade bei seinen Engeln erwähnt und ihnen sagt: Seht, wie meine Diener gerade sitzen, nur um mich zu erwähnen. Zum Schluss sagt Allah subhanahu wa ta'ala den Engel: O meine Engel, ich mache euch zu Zeugen, dass ich diesen Dienst vergeben habe. Man muss sich einmal vorstellen, man begeht viele Sünden und aufgrund einer bestimmten Zeit, die man Allah einzig und allein widmet, er einem alle Sünden verzeiht. Allahs Barmherzigkeit ist so groß, dass wir alle davon profitieren können, wenn wir es nur wollen. Um den Weg ins Paradies zu verdeutlichen, erläutern wir es in 4 Punkten. Der erste Punkt ist, dass wir alle Menschen den Wohlstand, die Glückseligkeit suchen und anstreben. Jeder Mensch, sei es Muslim oder Ungläubiger, will in jeder Hinsicht glücklich sein und würde in manchen Situationen alles dafür tun. Der Mensch macht sich was vor, indem er die Glückseligkeit in Geld oder anderen materiellen Sachen sucht. Zweitens, was wir sehr oft vergessen, ist, dass es in diesem Leben keine vollkommene und durchgehende Glückseligkeit gibt. Allah subhanahu wa ta'ala hat vorgeschrieben, dass alles, egal welchen Maß es erreicht, untergeht. Nach dem Leben kommt der Tod, nach der Jugend das Alter, nach der Gesundheit die Krankheit. Jede Medaille hat ihre zwei Seiten. Und alles, was bergauf geht, erreicht irgendwann den Gipfel und es geht wieder bergab. Hast du Geld, Macht, Schönheit, so wisse, dass der Tag gewiss kommt, an dem alles futsch ist. Und es nur noch heißt: Ich war schön, ich war reich und ich war mächtig. Drittens, wo ist die Glückseligkeit? Der einzige Ort, in dem es die vollkommene und durchgehende Glückseligkeit gibt, ist das Paradies. Man kann auf dieser Erde alles besitzen, aber irgendwann ist alles vorbei und man kommt sich dann vor, als hätte man nie was genossen. In einem Hadith berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Yawm al-Qiyamah jemand, der in die Hölle kommt, einmal reingetan wird und wieder raus, und dann wird er gefragt: Hast du jemals was in deinem Leben genossen? Er wird sagen: Wallahi, es ist so, als hätte ich niemals was genossen. Auf der anderen Seite wird jemand, der ins Paradies kommt, dann gefragt: Wenn er einmal ins Paradies eingetaucht wird und wieder rausgebracht wird, wird man ihn fragen: Hast du jemals eine Last erlebt? Er wird sagen: Es ist so, als hätte ich niemals irgendwelche Anstrengungen gehabt. Lasst uns einmal das Paradies betreten und uns vorstellen, wir wären darin, um zu sehen, was es dort alles gibt. Wenn wir uns einmal das Paradies verinnerlicht haben, so wird jeder danach sagen: Ich will diese Dunya nicht und ich will ab heute nur noch Allah dienen, um das Paradies zu bewohnen. Bevor wir Yawm al-Qiyamah, das Paradies, betreten werden, müssen wir über den Sirat. As-Sirat ist eine Brücke, unter der das Höllenfeuer Jahannam ist und die alle, sei es gute oder schlechte Menschen, überqueren müssen. also Muslim oder Ungläubige, alle werden diese Brücke überqueren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hierzu: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Und jeder von euch wird diese Brücke überqueren, und dann retten wir die Gläubige und lassen die Freveler darin fallen. Diese Brücke ist dünner als ein Haar, schärfer als eine Rasierklingel, und über ihr herrscht die dunkelste Dunkelheit. Und sie ist so lang wie Jahannam selbst, da Jahannam ja darunter ist. Der Prophet Sallam sagte, dass einer diese Brücke in einem Zeitraum von einem Augenzwinkern überquert, andere wie das Erscheinen des Blitzes, einige so schnell wie ein reitendes Pferd, andere kriechen über ihr und einige schaffen es gar nicht und fallen in Jahannam rein. Wer reinfällt, wird von ihren Flammen gezerrt und er wird schreien und sagen: Hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. O Allah, lasse mich zurück, damit ich Gutes tue. Allah subhanahu wa ta'ala wird antworten: Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Seid darin ruhig und redet nicht. Die Strafe in Jahannam wird so schlimm sein, dass innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier: Sobald unsere Haut abgebrannt ist, er uns eine neue Haut geben wird, damit wir die Strafe schmecken. O Allah, was gibt es in Jahannam zu essen? Inna shajarata az-zaqqumi ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalli al-hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adabil hamim. Wahrlich, der Baum des Zakkum ist die Speise des Sünders. Wie geschmolzenes Kupfer wird er in ihren Bäuchen brödeln, wie das Brödeln kochendes Wassers. O Allah, was gibt es da in Jahannam zu trinken? كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihre Gedärme zerreißt. O Allah, wie groß ist Jahannam. وجيء يومئذ بجهنم. يوم القيامة wird Jahannam gebracht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Jahannam hat 70.000 Knoten und an jedem Knoten 70.000 Malaika. Das heißt, 4,9 Milliarden Malaika werden, um Jahannam zu bringen, gebraucht. Wie gewaltig muss dann Jahannam sein? Wie lang die Brücke und gleichzeitig auch Jahannam ist, weiß nur Allah. Aber wir können uns an ihrer Tiefe ungefähr vorstellen, wie groß sie sein muss. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß einmal mit seinen Gefährten und hörte auf einmal einen gewaltigen Knall. Er sagte zu seinen Gefährten: Wisst ihr, was das war? Sie sagten: Allah und sein Prophet wissen es. Er sagte: Dies war ein Stein, der vor 70 Jahren in das Höllenfeuer gefallen war und soeben den Erdboden erreicht hat. Wenn das die Tiefe ist, wie lang ist ihre Brücke? Jede Sünde, die wir hier im Leben tun, verlangsamt unseren Vormarsch auf der Brücke. Deshalb muss jeder sich vornehmen, in einem Zeitraum von einem Augenzucken die Brücke zu überqueren. Und jedes Mal, wenn man eine Sünde machen will oder kurz davor steht, sich vorstellt, er stünde auf der Brücke, die dunkel ist und Jahannam ist unter ihr. In einer Überlieferung wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten saß und ihnen über Jahannam erzählt hat. Und sie angefangen haben zu weinen, als dann einer umgefallen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin: Hebt ihn hoch, denn seine Leber ist vor Angst vor Jahannam in seinem Bauch zerplatzt. Dies zeigt, dass die Sahaba sich in Jahannam wirklich drin gefühlt haben, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber berichtet hat. Was passiert, wenn wir es schaffen, diese Brücke zu bequeren und das andere Ende erreichen? Allah subhanahu wa ta'ala berichtet: Wer vom Höllenfeuer ferngehalten wird und ins Paradies geführt wird, der ist der Sieger. Wer das andere Ende erreicht, ist somit gerettet. Während die Ungläubigen runterfallen, kommen alle Gläubige am anderen Ende an. Bevor sie das Paradies betreten, gibt es noch zwei Sachen. Es gibt zuerst eine Abrechnung unter den Gläubigen. Wenn alle dann sauber sind, müssen sie über eine zweite Brücke, die direkt ins Paradies führt und von der auch keiner fallen kann. Alhamdulillah. Wenn dann alle Gläubige vor dem Paradies stehen, stellt sich dann die Frage: Wer macht das Paradies auf? Alle Muslime stehen davor und wollen rein. Alhamdulillah, wir haben jetzt die schwere Phase überstanden, wenn wir natürlich wahre Gläubige in diesem Leben waren. Und jetzt stehen wir vor Al-Jannah und wollen rein. Wir haben leider keinen Schlüssel. Die Gläubige in diesem Zustand gehen zu Musa a.s. und sagen ihm: Mach bitte das Tor auf. Er wird antworten: Lestulaha, ich bin nicht dazu da. Dann gehen sie zu Ibrahim a.s. und er wird sagen: Lestulaha, ich bin nicht dafür. Dann gehen sie zu den Besten der Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er wird sagen: Ana laha, ich bin dafür gedacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich bin der Erste, der an der Tür klopft. Der Wächter des Paradieses wird fragen: Wer ist da? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird antworten: Muhammad. Der Wächter namens Ridwan wird das Tor aufmachen und ihm sagen: Allah subhanahu wa ta'ala hat mir befohlen, nur dir die Tür aufzumachen. So, liebe Brüder und Schwestern, die Tür ist nun auf. So lasst uns einmal reinschauen, um zu sehen, wie sie von innen aussieht. So, dass wir uns danach entscheiden, was wir bereit sind zu tun und was wir bereit sind zu opfern. Der Prophet sallallahu sagte: Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Wahrlich, die Ware von Allah ist teuer. Wahrlich, die Ware von Allah ist al-jannah. Wer das Paradies erreichen will, muss vieles dafür tun und vieles aushalten. Zurück ins Paradies. Wir stehen jetzt davor und wollen rein. Schönes Gefühl. Der Prophet Aslam sagte, dass der Eingang des Paradieses, also die Breite der Tür, so groß ist wie die Strecke zwischen Mekka und Scham. Scham ist Damaskus und das sind ca. 3000 Kilometer. So groß ist der Eingang und der Prophet Aslam erwähnte, dass die Muslime trotzdem drängeln werden, wenn sie reingehen. Also 3000 Kilometer breit und die Leute werden noch drängeln. So viele Menschen kommen ins Paradies. Und hier, wenn die Leute reingehen, wird Allah subhanahu wa ta'ala dann sagen: Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Geht darin in Frieden ein. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Sie haben darin, was immer sie begehren, und wir haben weitaus mehr. So, jetzt sind wir endlich drin. Der Prophet Aslam sagte: Die erste Gruppe, die das Paradies betreten wird, werden die Ausstrahlung des Mondes haben. Das muss man sich einmal vorstellen. So eine Ausstrahlung wie der Mond, der in der Nacht die ganze Erde bestrahlt. Das Beste ist, dass diese Gruppe gemeinsam mit dem Propheten reingehen wird. Und er wird jeden von ihnen zeigen, wo sein Palast ist. Stell dir vor, du bist nun drin. Was wird das Erste sein, was du dort machen wirst? Ist es nicht ein schönes Gefühl, so träumen zu dürfen und dabei zu wissen, dass dies alles zu erreichen ist, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und ihn und der Sunna allein folgen? Wenn wir über das Paradies reden, merken wir, je mehr wir darüber reden, desto mehr versetzen wir uns darin. Und diese Dunya wird für uns kleiner, dreckiger, wertloser und verachtender. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem wunderschönen Hadith: Ad-Dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walah wal-ulama wal-muta'allim. Dieser Hadith heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Diese Dunya ist verflucht und verflucht, was in ihr ist. Alles in dieser Dunya ist verflucht, bis Dhikrullah und was damit zusammenhängt und die Gelehrten und jemand, der Wissen anstrebt. Bis auf diese vier Sachen ist alles auf dieser Dunya verflucht. In einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ad-Dunya daru man la dara lah, wa malu man la mala lah. Das heißt, der Prophet Aslam sagte, die Dunya ist das Zuhause für jemand, der kein Zuhause besitzt. Und Vermögen für jemand, der kein Vermögen hat. Und für sie sammelt jemand, der kein Verstand hat. Was heißt das? Sie ist das Zuhause. Das heißt, Leute, die sich hier sicher fühlen und alles dafür tun, um in dieser Dunya zu verweilen und ihre Akhira vergessen, das sind diese, die kein Zuhause in Akhira haben, höchstens im tiefen und dunklen Höllenfeuer. Und Vermögen für die, die kein Vermögen haben. Das heißt, jemand, der nicht viel Jannah arbeitet, hat automatisch kein Vermögen. Und er versucht, sich hier in diesem Leben sein Vermögen zusammenzusuchen. Wie groß muss nun die Freude sein, wenn wir zum ersten Mal mitbekommen, dass wir ins Paradies dürfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Und wer sein Buch auf der rechten Hand bekommt, der wird sagen: Hier, liest mein Buch. Dieser wird vor Freude mit seinem Buch vor andere prollen und angeben und ihnen sein Buch anbeten und sagen: Hier, lest mein Buch, das ich auf meiner rechten Hand erhalten habe. Er ist so glücklich, dass er zu allen geht und sagt: Lest mein Buch, jetzt habe ich es geschafft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Er wird sie ins Paradies einführen, womit er sie vertraut gemacht hat. Damit sich die Bewohner des Paradieses nicht fremd vorkommen, wird sie Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Paradies vertraut machen, so dass sie genau wissen, wo was ist. Zum Beispiel gehst du an einem Palast vorbei und du weißt sofort, dies ist der Palast vom Prophet, dies ist der Palast von Abu Bakr, dies von dem und dies von dem. Die zweite Gruppe, die später rein dürfen, so sagt der Prophet in einem Hadith, haben die Ausstrahlung des größten Sternes. Und die zuletzt reinkommen, sind die, die zu viele Sünden gemacht haben. Also, liebe Brüder und Schwestern, mit welcher Gruppe wollen wir rein? Der Prophet Aslam sagt, dass die Bewohner des Paradieses nicht urinieren, nicht exkrementieren werden. Also, alles, was schlecht ist und ihnen in diesem Leben zur Last war, wird Allah subhanahu wa ta'ala abschaffen. Il Jannah brauchst du sogar kein Deo für deine stinkenden Achselhöhle, weil der Schweiß, wie der Prophet Aslam sagt, in Form von Misk aus deinem Körper ausscheiden wird. Das heißt, dein ganzer Körper wird duften. Der Prophet Sassalim sagte: Yulhamuna at-tasbih kama tulhamuna an-nafas. Unser Atem, il Jannah, ist at-tasbih, also Subhanallah. Vielleicht mag jemand sagen, in Jannah gibt es keine Ibadah. Ja, stimmt. Aber die Atmung ist etwas, was jemand nicht willkürlich macht. Man sogar nicht daran denkt, wenn man es macht. Also wird dieser Tasbih keine Last für uns sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat al-Jannah so perfekt gemacht, dass du automatisch at-Tasbih machst, wenn du ihre Düfte riechst, wenn du ihre glanzvollen Farben siehst. Wenn du all dies siehst, dann schwebst du wirklich im siebten Himmel und sagst, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Al-Jannah, Al-Jannah. Wenn wir inshallah dort rein dürfen, dann werden wir große Augen machen und Allah ständig danken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Innal ladhina amanu wa amiru s-salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ihr Ruf darin wird sein, Subhanallah. Ihr Gruß, Salam. Und ihr letzter Ruf, Alhamdulillah. In Surat al-Hijr sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Und wir wollen, was an Groll, Neid, Hass in ihren Herzen ist, rausnehmen. Brüderlich auf Ruhestätte sitzen einander gegenüber. All das Übel von unserem Herzen wird entnommen, so dass 100% Frieden zwischen allen herrscht. Auch keine Eifersucht zwischen den Frauen. Wenn wir vor dem Paradies stehen und gerade rein wollen, ruft uns Allah, Ya Ahl al-Jannah. Wie schön ist es, von Allah gerufen zu werden und er uns mit den Bewohnern seines Paradieses betitelt. Ya Ahl al-Jannah, inna lakum indi arba'. Allah subhanahu wa ta'ala wird rufen, O Bewohner des Paradieses, euch sind heute vier Sachen. Das heißt, wenn wir eintreten, bekommen wir vier Sachen mit. O Allah, was ist die erste Sache, die du uns geben wirst? Inna lakum an tasihhu fala tamradu abada. Die erste Sache, ihr sollt ewig gesund sein und niemals krank werden. Die zweite Sache, Inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Ihr sollt ewig dort verweilen und niemals sterben. O Allah, was ist die dritte Sache, die du uns geben wirst? Inna lakum an tana'amu fala tay'asu abada. Ihr sollt darin glücklich sein und alles bekommen und niemals werdet ihr trauern. O Allah, was ist die vierte Sache? Inna lakum an tashubbu fala tahramu abada. Ihr sollt ewig jung sein und niemals alt werden. Im Paradies werden wir alle gleich alt sein, und zwar 33 Jahre alt sein und niemals alt werden. Gibt es was Schöneres, als dass man ewig lebt und 33 Jahre alt bleibt? Oder sagen wir lieber 33 Jahre jung ist, weil das Wort alt im Paradies gar nicht existiert. Und jetzt kommt das Beste. Hört genau zu, liebe Schwestern, aber nicht umfallen. Eure Männer werden alle so schön sein wie der Prophet Yusuf a.s., dessen Schönheit einige Frauen geblendet hat, so dass sie ihre Finger abgeschnitten haben und sie es gar nicht merkten. Also halten wir nochmal fest, ewig 33 Jahre jung, perfekte Schönheit, Waschbrett, Sixpack, Bizeps, Trizeps, Latissimus, halt dein Körper mit Vollausstattung. Niemals krank werden, niemals sterben, durchgehend glücklich sein, ständig satt sein und alles, was man bestellt, ist sofort da. Und eine Sache dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die aller schönsten Frauen gibt's gleich für jeden im Doppelpack von euch Jungs. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudusi, أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُدُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Hadith Qudusi, ich habe meinen Dienern vorbereitet, was die Augen noch nie zuvor gesehen haben, wovon die Ohren vorher noch nie gehört haben und was sich kein Menschenverstand jemals vorstellen kann. Im Paradies brauchst du dir nur eine Sache vorzustellen und sie ist sofort da. Wenn du zum Beispiel einen fetten Vogel fliegen siehst und du willst ihn, er wird sofort gegrillt auf eine Goldtablette mit den allergeilsten Soßen und Gewürze und mit den besten Salaten. Alles picobello. Wenn du unter einem Traubenbaum liegst, brauchst du die Traube nur anzugucken und zu sagen, tss, tss. Und sie kommt direkt in deinen Mund und sie wird von alleine in deinem Mund zergehen, ohne dass du kauen brauchst. Brauchst das nicht schön? Musa a.s. hat einmal Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, O Allah, wer hat die niedrigste Stufe in Jannah? Allah subhanahu wa ta'ala antwortete, O Musa, es ist der letzte Muslim, der aus dem Höllenfeuer herauskommt. Und hier erklären wir kurz eine Sache. Wir wissen ganz genau, dass es drei verschiedene Menschen gibt. Die erste Gruppe ist die Yawm Qiyamah, direkt ins Paradies geht und ewig bleibt. Das sind die Gläubigen. Sei es von unserer Umma, sei es die Gläubige, die Musa gefolgt haben, sei es die Gläubige, die Isa oder ihren Propheten gefolgt haben. Die zweite Gruppe ist die, die ewig ins Höllenfeuer kommen. Und das sind die Glaubensverweigerer, die Ungläubigen, die dem Prophet zu ihrer Zeit nicht gefolgt haben. Dann gibt es eine dritte Gruppe, das sind Muslime, die aber zu viele Sünden gemacht haben, dass sie zuerst ins Höllenfeuer kommen, ihre Strafe absetzen müssen und später ins Paradies. Und der letzte Muslim, der aus dem Höllenfeuer herauskommt und ins Paradies darf, ist derjenige, der die meisten Sünden unter den Gläubigen gemacht hat. Die niedrigste Stufe in Jannah bekommt derjenige, der als letzter aus der Jahannam rauskommt. Er kommt gekrochen heraus. Beim ersten Mal holt ihn eine riesige Flamme wieder zurück. Beim zweiten Versuch holt ihn die Flamme wieder zurück. Erst beim dritten Versuch erlaubt Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Ausgang. Er kommt schwarz gebrannt heraus. Er sagt, Alhamdulillah, der mich von ihr herausgeholt hat. Dieser wird dann in einen Fluss gewaschen, so dass die Spuren von Jahannam wegkommen. Er geht ins Paradies und sieht, dass sie voll ist. Er kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und sagt, O Allah, sie ist voll. Allah subhanahu wa ta'ala fragt ihn, O meine Diener, wärst du zufrieden, wenn ich dir so viel geben würde, wie der mächtigste König, der hier auf der Erde gelebt hat? Dieser Diener ist überrascht, dass er als schlechtester Muslim von Allah so viel erhält. Und er fragt Allah subhanahu wa ta'ala erstaunlich, Allah, machst du dich über mich lustig? Und du bist der Herr der Welten? Allah wird mit ihm lachen und wird ihn antworten, dir ist so viel wie der reicheste König der Welt und nochmal so viel und nochmal so viel und nochmal so viel. Beim fünften Mal wird er Allah unterbrechen und sagen, Allah, ich bin zufrieden. Reicht, reicht. Allah wird ihm sagen, du hast so viel wie der mächtigste König der Erde und das Zehnfache dazu und du sollst in ihr bekommen, was du begehrst und du sollst in ihr ewig bleiben. Allahu Akbar, so viel für den niedrigsten Mann. So groß ist Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. Musa alaihi salam war so erstaunt und fragte, Ja Allah, das alles für denjenigen, der die niedrigste Stufe hat? Was ist mit dem, der die höchste Stufe im Paradies hat? Allah subhanahu wa ta'ala antwortete, Ja Musa, diejenigen, die die höchste Stufe erreichen, sind die Diener, die ich auserwählt habe und zu denen ich eine besondere Liebe habe. Es sind diejenigen, dessen Würde ich mit meiner eigenen Hand angepflanzt habe. Allahu Akbar, für diese Diener kümmert sich Allah subhanahu wa ta'ala selbstständig um ihr Wohlergehen und lässt nicht wie bei anderen seine Malaika arbeiten. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die niedrigste Stufe im Paradies ist für jemand, der 100 Jahre braucht, um sein Reich reitend zu überqueren. 100 Jahre musst du reiten, damit du dein Reich verlässt. Und die höchste Stufe gibt es für die, die Allah subhanahu wa ta'ala jeden Morgen und jeden Abend sehen können, weil sie direkt unter den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala wohnen. Wie schön muss das sein, Allah subhanahu wa ta'ala jeden Tag sehen zu dürfen und somit seine Augen glücklich mit dem Blick zu Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Einmal fragten die Gefährten den Propheten nach der Bauart der Paläste im Paradies. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, ein Baustein aus Gold und der andere aus Silber und ihr Zement ist Al-Misk. Masha'Allah, Masha'Allah. Kompletter Palast aus Gold und Silber und die Krönung Al-Misk dazwischen. Wisst ihr, wie man solch einen Palast zusätzlich bekommt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, wer jeden Tag zusätzlich 12 Rak'at betet, dem baut Allah subhanahu wa ta'ala ein Schloss im Paradies. 12 Rak'at zusätzlich außer den Pflichten. Diese 12 sind 2 vor Subh, 4 vor Dhuhr, 2 danach, 2 nach Al-Maghrib und 2 nach Al-Isha. So wenig braucht man zu tun, um von Allah subhanahu wa ta'ala noch zusätzlich einen Palast zu bekommen. So ein schöner Palast, der glänzt, ohne poliert zu werden. und wunderschön duftet. Alle Arten von Misk, wie schön das riecht, erkennen wir an einem Hadith des Propheten Sallam, worin er sagt, das Geruch des Paradieses kann man aus einer Entfernung von 500 Jahren riechen. Bei der Schlacht von Uhud haben sich die Muslime zurückgezogen, nachdem 69 Sahaba sich dem Befehl des Propheten Sallam widersetzt haben und die Schlacht nach einem klaren Sieg doch noch verloren ging. Nur ein Sahabi hat anstatt sich zurückzuziehen, sich den Kuffar gewidmet, seinem Feind. Es war Anas ibn Nadr. Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu war überrascht und fragte ihn, Anas, wohin gehst du? Anas antwortete, Al-Jannah. Und dann machte er, Wallahi, ich kann sie riechen. Al-Jannah wa Rabbi al-Ka'ba. Ich kann sie riechen. Wie schön muss das sein, wenn man sie riechen kann. Al-Jannah, Jannatun arduha as-samawatu wal-ard. Allah, Allah. Lasst euch das Wort mal, Al-Jannah, mal auf der Zunge vergehen. Und euch wird wahrlich das Wasser aus dem Mund laufen. Ein Shahid sieht seinen Platz im Paradies kurz bevor er in der Schlacht fällt. Ein anderer Gefährte des Propheten hat in der Schlacht Badr einen Vortrag über das Paradies gehört. Er hatte einige Datteln in seiner Hand gehabt. Er sagte, Wallahi, das Leben ist zu lang. Er warf diese Datteln auf den Boden und ging in die Schlacht und kämpfte, bis er fiel. Dieser hatte nach dem Vortrag des Propheten das Paradies gerochen und wollte sofort dahin. Eine wunderschöne Geschichte ist von dem großen und namenhaften Sahabi Handallah radiallahu anhu. Dieser ist in einer Schlacht gefallen. Der Prophet Aslam hat gesehen, dass die Engel ihn gewaschen haben. Und das war dem Prophet Aslam merkwürdig. Denn ein Shahid, der im Krieg fällt, braucht nicht gewaschen zu werden, noch bestattet zu werden. Er wird so begraben, damit er mit seinem Blut, das er für Allah subhanahu wa ta'ala geopfert hat, Yawm al-Qiyamah aufersteht. Der Prophet hatte seine Frau gefragt. Und sie antwortete, Ja Rasulallah, O Prophet, es war unsere Hochzeitsnacht, in dem der Aufruf zum Dschihad kam. Und wir hatten gerade Geschlechtsverkehr. Und er ist sofort aufgestanden und in die Schlacht gegangen, ohne sich davor zu waschen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Was hat dieser Mann für ein Iman? Er feiert gerade seine Hochzeitsnacht. Und nicht mal das hält ihn davor ab, den Befehl des Propheten Folge zu leisten. Und was ist das für eine Frau, die noch stolz auf ihren Mann ist. Es waren Leute, die nichts vom Paradies abgelenkt hat. Ich glaube, wenn das heute einer bringen würde, seine Frau würde ihn an den Haaren zurückholen und sie sagen, ey Alter, wo willst du eigentlich hin? Hast du keinen Bock mehr auf mich? Oder bin ich denn mittlerweile zu hässlich geworden? Eine andere würde vielleicht sagen, willst du gehen, damit 72 andere außer mir bekommst? Nee, nee, ich will nicht die Nummer 73 sein. Also, bleib mal schön locker. Kämpfer gibt's genug. Es gibt wirklich Schwestern, die denken, wenn mein Mann 72 andere außer mir bekommt, er sich nicht so viel Zeit für mich nehmen wird. Nein, falsch. Schwester, du musst wissen, auch wenn du Nummer 73 bist, bist du die Nummer 1 und du bist die Schönste von ihnen und du stehst über ihnen. Über solche Leute hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass sie Paläste bekommen, deren Bausteine aus Gold und Silber sind. Und das Zement aus Misk. Der Boden besteht aus Perlen und ihr Dach ist der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man ist Allah ganz nah, da Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron erhaben ist. Es gab mal eine schöne Geschichte, wo jemand bei einer Schlacht sich gedrückt hatte. Er hat nicht den Mut gehabt, dahin zu gehen. Und er hatte aber eine starke Frau gehabt. Und diese Frau hat ihn aufgrund dieses Verhaltens immer Ya Jaban genannt, heißt O Feigling. Und so hat sie ihn ihr ganzes Leben lang genannt. Feigling, steh auf. Feigling, komm essen. Das waren Frauen, die gewusst haben, was es für eine Stufe ist. Und nicht so gedacht haben, dass sie keine Zeit von ihren Männern bekommen werden. Nein, Schwestern, das Paradies ist ganz anders. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, dass unser Verstand begrenzt ist, um diese Sachen zu verstehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Schatten eines Baumes ist so lang, dass ein Reitender 100 Jahre braucht, um ihn durchzureiten. Wenn es nur ein Schatten eines Baumes ist, wie groß ist das Paradies selbst? Stell dir vor, lieber Bruder, du bist im Paradies, in deinem Palast, kriegst Besuch vom Propheten und seinen Gefährten. Du hast auf einmal volle Bude, und schmeißt eine Party mit den allerleckersten Essen, Früchten, mit dem besten Alkohol und ihr lacht alle gemeinsam. Und der Prophet und Abu Bakr Siddiq radiallahu anh schlagen dir auf die Schulter und sagen, gieß mal noch einen Schluck ein, Abdelaziz oder Bilal. Dann berichten sie dir von Ghazwat Badr, was alles abging. Und dann sagst du, oh Allah, ich will das sehen. Dann kriegst du eine große Leinwand und du kannst die Schlacht sehen. Und während der Film läuft, sagt dir zum Beispiel Umar bin Khattab radiallahu anh, pass mal auf Bilal, was ich mit dem Adullah in den nächsten Sekunden machen werde. Und wenn die Szene vorbei war, sagte dann Umar bin Khattab radiallahu anh, war ich gut? Und du, Abdelaziz, antwortest ihm, Hamma, Hamma. Und Umar radiallahu anh wird dann sagen, weil ich so gut war, lass die Szene nochmal laufen. Danach gehst du mit dem Prophet und mit Abu Bakr in einen großen Freizeitpark und ihr springt zusammen Bungee Jumping und fährt dann mit der Achterbahn. Und dann kommt Hamza radiallahu anh und sagt, ja Bilal, willst du mit mir Tennis spielen? Und stell dir vor, liebe Schwester, bei dir in deinem Palast ist Aisha, Khadija, Ummu Habiba, Zainab, Safiya und viele andere. Und ihr seid gemeinsam in eurem Palast. Und ihr isst und ihr trinkt und ihr lacht miteinander. Und ihr redet über die Dunya, wie es war. Und du hörst aus erster Quelle, wie der Prophet Aslam zu seinen Frauen waren. Und ihr fängt gemeinsam an zu kichern. Ist das nicht so schön? Al-Jannah. Die schönste Liebe zwischen Mann und Frau gibt es nur in Al-Jannah. Der Prophet Aslam sagte, wenn eine Frau ihren Palast betretet, wird durch ihre Schönheit und ihre Ausstrahlung der ganze Palast noch zusätzlich erleuchtet bzw. beleuchtet. Und wenn sie mit ihrem Mann redet, vergisst er alles andere im Palast. Wie schön wirst du sein, liebe Schwester, dass durch ein Wort, das aus deinem Mund kommt, dein Mann alles andere im Paradies vergisst. Und wie glücklich musst du sein, lieber Bruder, wenn du so eine schöne Frau in deinem Palast hast. Der Prophet Aslam sagte, jeder Bewohner des Paradieses erhält zwei Frauen von Hurl'in und jetzt haltet euch fest. Ihre Schönheit ist so überwältigend, dass man durch das Fleisch das Innere des Schenkels sehen kann. Also transparent, beleuchtet, so schön, du kannst durchschauen. Und von dieser Schönheit kriegst du beim Eintritt, lieber Bruder, ein Doppelpaket. Jetzt halte ich aber fest, lieber Bruder. Ich verrate dir eine Sache, nur wenn du mir versprichst, deine Frau nicht auf der Stelle scheiden zu lassen. Es gibt jemand, der im Paradies von dieser Schönheit ganze 72 bekommt. Wer das jedoch ist, musst du selber herausfinden. Der Prophet Aslam sagte, eine Frau von Hurl'in, wenn solch eine Frau nur einen Teil ihres Zeigefingers in die Welt setzen würde, dann würden wir auf Mond und Sonne verzichten können. So wunderschön sind die Frauen, dass wenn man sie anguckt, nie wieder wegschaut. Oder wenn man wegschaut, man merkt, dass 40 Jahre vorbeigegangen sind. Und von dieser Schönheit gibt es 72 für einen Schahid. Ach, jetzt habe ich mich versprochen und dir doch erzählt, wer sie bekommt. Weil ich diesen Fehler gemacht habe, erzähle ich auf der anderen Seite dir, liebe Schwester, eine Sache, die viele Männer nicht wissen. Und wenn dein Mann das wissen würde, er dich noch mehr lieben würde und er dich noch intensiv unterstützen würde, damit er aus dir die beste Gläubige macht. So, jetzt höre ganz genau zu, Schwesterlein. Du weißt, dass jeder Muslim von Hurl'in träumt, aufgrund ihrer überwältigenden Schönheit. Jedoch vergisst dein Mann dabei, dass du, liebe Schwester, noch schöner sein wirst als Hurl'in und über sie stehen wirst. Auch wenn dein Mann 72 bekommt, du wirst trotzdem die Schönste und Number One sein. Ihr werdet alle Schwestern unter euch sein, denn in Al-Jannah gibt es keinen Neid. Und wenn du, liebe Schwester, für deine Schönheit trotzdem noch eine Bestätigung brauchst, so kannst du, wenn du willst, und Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Lage, einen sprechenden Spiegel verlangen. Und dann kannst du auch diesen Spiegel immer fragen, Spiegelein, Spiegelein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Palast? Das Spiegelein wird antworten, liebe Aisha, liebe Khadija, liebe Safiya, oder wie du auch immer heißt, es gibt 72 wunderschöne Frauen in diesem Palast, aber du bist die Schönste im ganzen Palast. All diese Schönheit und Allah subhanahu wa ta'ala legt noch eine drauf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, im Paradies gibt es einen Markt, den die Gläubigen jeden Freitag besuchen. Durch die Schönheit und der Glanz der Früchte und die Düfte wirst du, liebe Schwester, noch schöner werden. Wenn du dann dein Palast betretest, wird dein Mann sagen, wer bist du? Du wirst antworten, ich bin deine Frau. Er wird sagen, du bist hier viel schöner geworden. Und du wirst ihm antworten, Und du, mein lieber Mann, du bist auch schöner geworden. Das muss man sich einmal reinziehen. All diese Schönheit, sei es bei Mann oder Frau, und jeden Freitag werden beide nach dem Marktbesuch noch schöner. Gibt es eine schönere Liebe, als seinen Partner die ganze Zeit anzustarren, dabei die ganze Zeit zu smilen und seine oder ihre Schönheit zu bewundern? Dies ist Liebe pur mit Vollausstattung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Yasin: Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Wahrlich, die Bewohner des Paradieses sind heute beschäftigt und freuen sich am Genuss. Sie und ihre Gattinnen liegen im Schatten auf Ruhebetten gestützt. Früchte werden sie darin haben und sie werden bekommen, was sie auch immer begehren. Im Paradies wirst du beschäftigt sein. Womit wirst du dich beschäftigen? Morgens um 6 Uhr aufstehen und malochen gehen? Oder ständig Gebete verrichten? Nein, du wirst mit deinen Frauen beschäftigt sein, mit hammergeilen Essen, mit allen Arten von Früchten, mit allen Arten von Getränken, mit allen Arten von Freizeitbeschäftigung, und unter anderem wirst du alle Brüder besuchen und von allen besucht werden und wirst nur faulenzen. O Allah, so viel für deine Diener hast du noch mehr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. Für Gläubige sind darin Bäche aus Wasser, das nicht faulig wird. Wasser, nicht wie unser Wasser, das durch die Kläranlage geht und nachdem jede Art von Dreck darin war und wenn es gesäubert wird, vielleicht noch jemand, der gerade eine Gehaltskürzung bekommen hat, noch reinspuckt. Also wissen wir gar nicht, was wir hier auf der Erde trinken. Wir glauben, dass es reines Wasser ist, aber Allahu a'lam, was es ist. Aber das Wasser in Jannah, nur das Wasser alleine im Paradies, schmeckt besser als alles Süße zusammen auf dieser Erde. Allahu Akbar. O Allah, gib uns bitte noch mehr. Und Bäche von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert. Allah, hast du noch mehr? Und Bäche von alkoholischem Getränk, ein Genuss für die Trinkenden. Allahu Akbar, die besten Arten von Alkohol, wie in einem Hadith kommt. Wer Alkohol auf dieser Dunya trinkt, wird es im Paradies nicht trinken. Es sei denn, er macht Tauba und kehrt vorher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, hast du noch mehr? Und Bäche von geläutertem Honig. Allah, bitte gib uns noch mehr, denn du weißt, wir bekommen niemals genug. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sie werden Gewänder aus feiner grüner Seide und aus Brokat tragen. Sie werden mit silbernen Spannen geschmückt sein. O Allah, bitte gib uns noch mehr. Eine Sache werden wir bekommen und noch eine. Alles, was wir uns vorstellen, bis wir glauben, wir haben alles bekommen. Aber eine Sache fehlt. Eine Sache wird fehlen. Die bekommen wir. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu uns rufen und sagen: Ya ibadi, hal radaytum. O meine Diener, seid ihr mit mir zufrieden? Seid ihr zufrieden mit dem, was ich euch alles vorbereitet habe? Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, unser Schöpfer, der uns alles gegeben hat und noch alles geben wird, und wird uns noch fragen, ob wir mit ihm zufrieden seien. Wie glücklich muss man sich fühlen, diese Frage von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Wir, inshallah, wird sagen: Ya Allah, wie sollen wir nicht zufrieden sein? وَقَدْ بِيَطَّ وُجُوهَنَا وَأَدْخَلْتَنَا الْجَنَّةِ. Ja Allah, wie sollen wir nicht zufrieden sein? Und du hast unsere Gesichter weiß gemacht, strahlend weiß. Und du hast uns dein Paradies bewohnen lassen. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen: Ya ibadi, bittet noch, ich gebe euch noch. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann sagen: Ya ibadi, inni arda ankum, fala ashata alaykum. O meine Diener, ich bin heute zufrieden mit euch und ich werde niemals wütend auf euch sein. Dann ruft ein Engel يا أهل الجنة يا أهل الجنة. الله will, dass ihr ihn besucht. Dann kommen alle auf die besten Transportmittel und wir steigen auf ihnen und gehen hoch und hoch und höher und höher und höher, bis wir Al-Kursi erreichen, den Schemel, der in Ayat Al-Kursi erwähnt worden ist. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagt in einem Hadith Sahih, er erklärt, was ist der Schemel? Der Schemel ist der Ort, auf den die Füße von Allah subhanahu wa ta'ala drauf sind. Wie die Füße von Allah subhanahu wa ta'ala sind, wissen wir nicht und nach dem Wie dürfen wir nicht fragen. Aber wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat Füße, die auf diesem Schemel sind. Und wir werden davor stehen und werden Allah subhanahu wa ta'ala anschauen. Den Gewand von Allah subhanahu wa ta'ala, der aus Licht besteht. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird zu uns sagen, Salamun alaikum, Friede sei mit euch. Und wir werden antworten, Allahumma antas salam wa minkal salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird fragen, Aina ibadi alladina ata'uni wa lam yarawni. Allah subhanahu wa ta'ala wird fragen, wo sind meine Diener, die mir gefolgt sind, obwohl sie mich nicht gesehen haben? Und du wirst sagen, Allah, ich war das, ich. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, Al-Yawm, Yawmu Mazid. Heute ist der Tag der Vermehrung. Ich gebe noch mehr. Und er wird sagen, Ja Ibadi, bittet, was wollt ihr? Und sie werden sagen, O Allah, wir wollen, dass du zufrieden mit uns bist. Allah subhanahu wa ta'ala wird antworten, wenn ich mit euch nicht zufrieden wäre, hätte ich euch dann mein Paradies bewohnen lassen? Fragt mich noch mehr. Und dann werden alle Paradiesbewohner einstimmig sagen, O Allah, zeige uns dein Gesicht. Dann nimmt Allah subhanahu wa ta'ala sein Gewand weg und wir schauen in sein Gesicht. Und es wird das Schönste sein, was sie gesehen haben. An jenem Tage werden Gesichter strahlend sein und sie schauen zu ihrem Herrn. Wenn die Gläubigen schon bei der Schönheit ihrer Frauen alles vergessen, was im Paradies ist, obwohl im Paradies eine Sache schöner ist als die andere, was ist dann bei der Schönheit von Allah subhanahu wa ta'ala? Werden wir noch an andere Sachen denken können? Ist das nicht das Schönste, was einer bekommen kann, seinen Schöpfer direkt zu sehen, ohne Gewand? Der Hadith geht noch weiter. Danach wird Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen von uns ansprechen. Stell dir vor, Allah wird dich mit deinem Namen rufen und sagen, O mein Diener Bilal, O meine Dienerin Safiya, ich bin zufrieden mit dir. Bist du auch mit mir zufrieden? Yani, was sagt man hierzu? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich fragt, Abdi, bist du zufrieden mit mir? Und dann wirst du, wie in dem Hadith vorkommt, dein Kopf sinken, weil du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala schämen wirst. Du wirst dich schämen, Ja zu sagen. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn Allah von dir hören will, dass du mit ihm zufrieden bist? Und ich glaube nicht, dass jemand so unverschämt sein wird, das Gegenteil zu behaupten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird vorher schon alle zufrieden machen, dass jedem nur eine Antwort übrig bleibt. Danach wird dich Allah fragen, O mein Diener, O mein Diener Bilal, O meine Dienerin Khadija, kannst du dich an diese und jene Sünde erinnern? Kannst du dich daran erinnern, wie du die Gebete vernachlässigt hast? Kannst du dich daran erinnern, wie du zu oft das Haus verlassen hast? Kannst du dich daran erinnern, wie du mir nicht gehorcht hast? Kannst du dich daran erinnern, wie du deinem Mann nicht gehorcht hast? Kannst du dich an dies und an dies und an dies und an dies und an dies erinnern? Allah, Allah. Der Prophet Aslam sagte, der Diener wird langsam verzweifeln und sagen, Ja Allah, hast du mir nicht all diese Sünden verzeihen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mit meiner Barmherzigkeit hast du diese Stufe hier erreicht. So sollst du heute alles bekommen, was du begehrst. Dann wirst du sagen, O Allah, dies und noch dies und noch dies und noch das und gib mir noch das und davon noch, bis du alles aufzählst, was du dir jemals gewünscht hast. Und wenn du fertig bist und glaubst, alles aufgezählt hast, was du wolltest, wird dir noch Allah sagen, O mein Diener Abdelaziz, wolltest du noch nicht das? Und du hast noch das vergessen zu erwähnen. Du hast das vergessen. Du hast das vergessen. Und wenn du mich all das gefragt hättest, hätte ich dir all dieses gegeben. Allah sagt, Udukhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Sie haben darin, was immer sie begehren, und wir haben weitaus mehr. Liebe Brüder, liebe Schwestern, dies war ein kurzer Einblick in Paradies. Al-Jannah ist unser wahres Zuhause. Darum sollten wir unsere Herzen nicht so sehr an diesem Leben binden und alles tun, um wieder in unser wahres und warmes Zuhause Al-Jannah zurückzukehren. Die Liebe des Paradieses muss tief in unsere Herzen sein. Dies können wir nur verwirklichen, wenn wir unsere Herzen von dieser Dunya befreien. Denn das Herz ist ein Ruheplatz nur für eine Sache, Al-Jannah oder Dunya. Die Liebe des Paradieses muss in unseren Herzen so stark verankert sein, dass das Herz zittert, wenn es das Wort Al-Jannah hört. Es gibt ein deutsches Beispiel, Sprichwort, das besagt, dass Verliebte Flugzeuge im Bauch haben. Wir müssen das Paradies weitaus mehr lieben, so dass wir nicht Flugzeuge, sondern Raketen in unseren Bäuchen haben. Das Paradies zu erreichen ist vor allem für Frauen leicht. Der Prophet Sallam sagt, wenn eine Frau ihre 5 Gebete verrichtet, den Monat Ramadan fastet, ihre Keuschheit hütet und ihren Mann gehorcht, wird ihr Yawm Qiyamah gesagt, trete ins Paradies von dort, wo du rein willst. So leicht hast du es, liebe Schwester. Soll ich dir eine Sache zeigen, solltest du sie machen, wird sich Allah freuen und lieben und sich über den Tag freuen, an dem du zu ihnen zurückkehrst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Und bleibt in euren Häusern und zieht euch nicht an wie in der Jahiliyyah und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah und gehorcht Allah und seinen Propheten. Liebe Schwester, bleibe zu Hause, zieh dich islamisch an, sei glücklich mit deiner Familie, indem du immer für sie da bist, und so wirst du das Wohlgefallen Allahs erreichen. Was hält dich davon ab, deine Religion hundertprozentig zu praktizieren? Höre nicht anderen zu, die versuchen dich zu beeinflussen. Am Ende siegt nur der, der Allah gehorcht hat. Allah liebt dich, wenn du zu Hause bleibst und nur zu Dringlichkeiten dein Haus verlässt. Höre folgenden Hadith, liebe Schwester. Der Prophet Aslam sagte, das Gebet einer Frau in ihrem Haus ist besser als in der Moschee. Für dein Gebet zu Hause hat dir Allah eine höhere Belohnung versprochen. Niemand kann dir verbieten, in die Moschee zu gehen. Aber du musst berücksichtigen, dass durch deinen Aufenthalt außerhalb deines Hauses du vielleicht einige Muslime verführen könntest. Und du vielleicht der Grund warst, dass ein Muslim eine größere Sünde begeht. Liebe Schwester, die Langeweile im Haus kommt nur vom Scheitan. Und aufgrund der Schwäche des Imams, lies den Koran, lerne davon so viel du kannst und vermehre dein Wissen. Und so kommt die Sakina von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Wahrlich, mit der Erwähnung Allahs werden die Herzen ruhig. Mit den ständigen Erwähnen Allah wird dein Herz glücklich und ruhig. Hast du Probleme oder Platzangst? Lies den Koran. Welche Stufe du im Paradies erreicht, hängt von dir ab. Höre folgenden Hadith. Der Prophet Sallam sagte, Yawm al-Qiyamah wird jemand gebracht, der den Koran oder einiges davon auswendig gelernt hat. Und ihm wird gesagt, lies und rezitiere, wie du es in der Dunya gemacht hast. Denn für jede Vers, den du liest und rezitierst, kommst du eine Stufe höher. Und die letzte Stufe, die du erreichst, ist mit dem letzten Vers, den du rezitierst. Allahu Akbar. Koran gibt es ca. 7000 Verse. Solltest du es schaffen, wirst du bis zu 7000 Stufen höher als deine Schwestern, als deine Brüder sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Und darin sollen die Menschen wetteifern. In dieser Sache dürfen wir Muslime unter uns wetteifern und dürfen auch die andere beneiden und versuchen, besser zu sein. Frage Allah und er wird es dir geben. Frage Allah und er wird deine Probleme lösen. Wenn du nicht mehr weißt, wenn du nicht mehr kannst, so sage Ja Allah. Wenn du in der Klemme sitzt und nicht mehr weiter weißt, so sage Ja Allah. Weißt du nicht mehr weiter, sage Ja Allah. Und du wirst Allah antreffen. Und er wird dir sagen, du hast gerufen und ich bin da. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Und wer antwortet dem Bedrängten, wenn er ihn aufruft und nimmt das Üble weg? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass er ein kleiner Junge war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm einiges beigebracht hat und darunter war, احفظ الله يحفظ احفظ الله تزيد تجاهك فرشت الله ونهلت دي جزيز الله سعين ونفس الله in guten Zeiten zu schätzen und so wird Allah dir beistehen in schlechten Zeiten. Kennst du Allah nicht in guten, so lässt dich in schlechten Zeiten niederfallen. Was würde einer von uns machen, wenn ich ihm sagen würde, es gibt da und da einen König, der denjenigen, der ihn fragt, alles gibt. Jeder von uns würde sagen, wo ist dieser König? Lass mal sofort dahin gehen. Ich habe so viele Bitten. So sage ich, es gibt einen König, Allah subhanahu wa ta'ala, der jede letzte Drittel der Nacht herunterkommt, wie in einem Hadith in Bukhari erwähnt worden ist, herunterkommt in weltliche Himmel und sagt, wo sind die Fragenden? Ich gebe. Wo sind die, die um Vergebung bitten? Ich verzeihe. Wo sind diejenigen, die bereuen? Ich akzeptiere. Allah subhanahu wa ta'ala kommt nur für dich herunter, um dir zu geben. Nutze diese Zeit. Nutze diese Zeit und bitte Allah. Und wisse, wenn du keine Kraft besitzt, um in dieser Zeit aufzustehen, so wisse, dass du zu viele Sünden machst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt nur denjenigen Kraft. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt nur diejenigen in dieser Zeit in rufen, die gottesfürchtig sind. Weil Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Zeit gibt. Deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du nicht schaffst, in dieser Zeit aufzustehen, dann weine, weine und weine, bis du merkst, dass dein Herz weich wird. Und so wird dir Allah subhanahu wa ta'ala die Kraft geben, in dieser Zeit aufzustehen. Sollte Allah dir dieses Geschenk nicht gegeben haben, so wisse, dass du von Allah noch weit entfernt bist. Denn Allah lässt nur seine Lieblingsdiener in diesen Zeiten ihm um Vergebung bitten. Imam Shafi'i radiallahu anhu fragte einmal seinen Lehrer. Er sagte ihm, ich habe ein Problem beim Auswendiglernen. Ich vergesse zu schnell. Sein Lehrer antwortete ihm, es sind die zu vielen Sünden. Deshalb, liebe Bruder, liebe Schwester, es sind die Sünden, die uns davor abhalten. Allah subhanahu wa ta'ala in der besten Art und Weise zu dienen. Jeder von uns macht Fehler, aber wir dürfen in diesen Sünden nicht verweilen. Und wir müssen Allah ständig um Vergebung bitten und versuchen immer von unseren Sünden wegzukommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so viele Möglichkeiten gegeben, wie er uns alle Sünden verzeiht. Zum Beispiel sagt der Prophet sallam, wer 100 Mal am Tag Subhanallahumma wa bihamdi, Subhanallah al-Azim sagt, den verzeiht Allah alle seine Sünden, auch wenn sie so viele sind wie ein Meer. Hier sind jedoch die kleinen Sünden gemeint, weil große Sünden haben andere Voraussetzungen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns 11 Möglichkeiten gegeben, uns von den Sünden zu reinigen, damit wenn wir vor ihm stehen, rein sind, denn ins Paradies kommen nur die, die keine Sünden haben. 11 Möglichkeiten, 4 in dieser Dunya, 3 im Grab und 4 im Jenseits. Sollten diese 11 Möglichkeiten nicht ausreichen, damit all unsere Sünden gelöscht sind, so weiß ich nicht, was diese Leute gemacht haben. Es müssen Leute sein, die Tag und Nacht damit verbracht haben, Allah subhanahu wa ta'ala mit Sünden zu danken. Die erste Möglichkeit von den 4 auf dieser Erde ist At-Tawbah. At-Tawbah ist die aufrechte Reue und diese hat 4 Voraussetzungen. Die erste, dass du sofort mit der Sünde aufhörst. Die zweite ist, dass du deine Sünden bereust. Die dritte ist, dass du dir vornimmst, nie wieder diese Sünde zu begehen. Und die vierte ist, Leute, gegenüber denen du ungerecht warst, zu entschädigen. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt, was das Weinen betrifft, für die Sünden, 2 Augen wird niemals das Feuer berühren. Also 2 Eigenschaften. Ein Auge, das aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala weint. Und das andere, das im Krieg, fi sabilillah, in der Nacht Wache hält. Die zweite Möglichkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, ist al-Istighfar. Was ist der Unterschied zwischen al-Istighfar und Tauba? Tauba ist die Vergebung für die Sünden, die uns bekannt sind. Istighfar machst du auch für Sünden, die du nicht kennst. Wie Abu Dhar al-Ghifari den Tabi'in sagte, als er merkte, dass sie einige Kleinigkeiten nicht mehr so wahrnehmen. Er sagte zu ihnen, Wallahi, ihr macht einige Sünden, die ihr überhaupt nicht seht. Und die haben wir zur Zeit des Propheten sallam wie Jabal Uhud gesehen. Al-Istighfar, das Geheimnis steckt in Al-Istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, und Allah subhanahu wa ta'ala bestraft sie nicht, wenn sie ihn um Vergebung bitten. Die dritte Sache ist Al-Hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Wie der Prophet sallam sagt. Ein Mann kam zum Prophet sallam und sagte ihm, ja Rasulullah, ich habe eine Frau einen Kuss gegeben. Der Prophet sallam wurde rot und wütend. Und dann kam diese Vers herunter. Und folge einer schlechten Tat, eine gute Tat, und sie wird erloschen. unter Hasanat, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist alles zu verstehen. Alles, was gut ist, ist unter Hasanat. Al-Hajj ist Hasanat. Al-Sawm, Hasanat. Al-Quran, Hasanat. Al-Jihad, Hasanat. Alles, was uns Hasanat bringt, ist unter diesem Punkt zu berücksichtigen. Der vierte Punkt, womit auch unsere Sünden verziehen werden, sind Al-Masa'ib, Katastrophen, die uns treffen. Der Prophet Aslam sagt, ein Mann, der in der Nacht leidet und am Morgen aufsteht, dem wird durch die eine Nacht alle Sünden verziehen. Deshalb wisse, dass alles, was dich hier trifft, sogar ein Stachel, wenn er dich piekst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir damit deine Sünden vergibt. So wisse, wenn dich irgendwas trifft, dass es von Allah subhanahu wa ta'ala ein Geschenk ist, und sage sofort immer Alhamdulillah. Wenn diese vier nicht reichen, und dann muss man aber wirklich schlimme Sachen gemacht haben, so ist Allah subhanahu wa ta'ala noch barmherzig und hat noch drei im Grab gesetzt. Die erste ist Salatul Janaza, das Totengebet. Der Prophet Aslam sagt, wenn jemand stirbt und für den 40 Muslime, die Allah subhanahu wa ta'ala niemand beigesellen, das Totengebet verrichten, den verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden. Die zweite Möglichkeit, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns im Grab unsere Sünden verzeiht, sind die Zustände, die Dunkelheit, die Enge, die Würmer an deiner Leiche essen. Mit all dies werden deine Sünden bereinigt. Die dritte Sache sind Al-Hasanat, die noch nachkommen. Der Prophet Aslam sagte, إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمْ إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاتِ. Wenn der Mensch stirbt, enden seine Taten nur drei. Drei Sachen kann man nach dem Tod noch erhalten. عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ. Wenn er ein Wissender war und Wissen hinterlassen hat, bekommt er für jeden, der sein Wissen liest, Al-Hasanat. Zweitens, وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. Ein aufrichtiger Sohn, der für ihn Dua macht. Und die dritte Sache, صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ. Eine Sadaqa, die du hinterlassen hast, von der die Muslime profitieren. Beispielsweise hast du einen Baum angepflanzt oder einen Brunnen. Mit all dies kommen für dich Al-Hasanat nach. Wenn du hiernach noch Sünden hast, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala noch barmherziger und gibt noch vier Yawm al-Qiyamah. Die erste ist Ahwalu Yawm al-Qiyamah, die Zustände Yawm al-Qiyamah, dass du auferstehst, diese Fitna, all diese Anstrengung, all diese Last unter der Sonne, über den Sirat, die Waage, die Abrechnung, über Jahannam zu gehen, all dies reinigt dich noch von Sünden. Die zweite Sache ist Al-Wuqufu Bayna Yadillah, das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er mit dir abrechnet und dir sagt, mein Diener, warum hast du das gemacht? Was soll ich jetzt mit dir machen, mein Diener? Schon alleine vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen, tropfen die Sünden von uns herunter. Die dritte Sache ist Shafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn all dies nicht genutzt hat, dann wird der Prophet noch sagen, Allah bitte diese Diener, Allah bitte die, Allah bitte den. Und wenn das noch nicht gereicht hat, dann kommt noch Allahs endgültige Vergebung. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, Shafa'a al-Anbiya, Shafa'a al-Mursalun, Shafa'a al-Mu'minun, Shafa'a Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ala ashfa'u ana. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, die Propheten haben viel Sprache gelegt, die Gesandten, die Gläubigen und mein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und soll ich nicht noch eine Fürsprache einlegen? Und somit wird Allah subhanahu wa ta'ala noch anderen verzeihen. Und wer hiernach noch Sünden hat, muss in Jahannam und zuerst mal büßen. Ich hoffe, dass dieser Vortrag bei einigen was gewirkt hat und dass wir uns was vornehmen. Das Leben ist kurz und wir sollten unsere Zeit ausnutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein zu gehorchen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.